Carlo überquerte die Straße vor dem Krankenhaus und blickte noch einmal auf die Uhr. Wenn die Papiere inzwischen da waren, konnte er es noch schaffen. Also auf das Postamt, dann zum Copyshop, dann noch einmal zur Polizei und wieder zurück ins Krankenhaus. Andiamo. Er lief los. Er rannte fast. Das war nicht einfach. Es war schrecklich viel los auf den Straßen und Gehwegen. Zwischen 5 und 6, Rush Hour, alles drängte auf die Straßen und in die Geschäfte. Schnell einkaufen und dann nach Hause. Carlo bog in eine ruhigere Nebenstraße, eine Abkürzung zum Postamt in der Fußgängerzone. Es gab so viele Sachen, die er hier nicht verstand. Die Leute gingen hier so eilig, dachte er, aber an den roten Ampeln blieben sie dann doch ruckartig stehen, auch wenn gar kein Auto kam. Und wenn einer dann doch rüberging, wurde er schief angeschaut. Weil man dann ein schlechtes Vorbild für die Kinder gibt, hatte ihm sein Deutschlehrer lächelnd erklärt. Wie sollen die Kinder lernen, Regeln zu beachten, wenn sich nicht einmal die Erwachsenen daran halten? In Italien, hatte Carlo erwidert, lernten die Kinder weniger Regeln. Dafür lernten sie, auf sich aufzupassen. Und das konnte wichtiger sein im Leben, vor allem, wenn sich die anderen nicht an die Regeln halten, wie zum Beispiel die Autofahrer in Italien.